Herzlich willkommen zu Drocky Drama Nummer 111 schon. Das Jubiläum ist an Thomas vorbeigegangen. Das kleine. Welches Jubiläum? Ja, 110. Aber 111 ist doch das eigentliche Jubiläum. Ja, was 111, das sind... Was ist denn die Quersumme von 111? Das weiß ich nicht. Das ist aber, glaube ich, irgend so eine Primzahl oder so nennt sich das, glaube ich. Ist das richtig? Ja, 3 ist auch eine Primzahl. Oh, ja, dann ist 111 schon wieder was anderes. Wie nennt sich das denn? 111, die Quersumme davon ist 3. Ja. Und sonst sagt man bei diesen gedoppelten Zahlen, sagt man Schnapszahlen. Ist das so? Das ist aber kein mathematischer Ausdruck. Das kommt, glaube ich, eher aus dem Bereich des Alkoholismus. Achso, ja, übrigens, Bonjour Armbanduhr. Ja, so ist das, genau. Ja, die zweite Folge innerhalb von 2 Tagen schon. Ja, die ich aufnehme, aber nicht online stelle, denn wir nehmen die Ausgabe zwar schon am Samstag auf, aber reingestellt wird die erst Sonntagabend, Montag früh, je nach meinem Zustand und wie ich das so will, möchte. Wieso nach deinem Zustand? Bist du krank? Nein, mir geht's sehr gut. Und warum stellst du die dann bewusst später rein? Ja, weil ich ja gestern erst eine Folge aufgenommen habe und wenn ich die jetzt direkt danach reinstelle, dann ist die ja wieder oben und dann hört sich ja keiner die andere an. Ich möchte den Zuhörern erst ein bisschen Zeit geben, um die andere zu hören. Ach so. Ja. Das ist ja mal eine ganz geschickte Marketingaktivität, die du da durchführst. Ja, genau. So kann man das auch nennen. Sehr, sehr gut. Wir machen dann auch noch ein Review der letzten Folge. Die hast du ja ohne mich aufgenommen. Nee, das wäre ja jetzt sinnlos. Die sollen sich die Leute ja anhören. Haben sie jetzt hoffentlich haben sie es jetzt schon gemacht. Davon her müssen wir die nicht mehr reviewen und Thomas muss sich die selber halt immer anhören. Achso, ja, ich habe die noch nicht ganz durchgehört. Ich habe jetzt bis auf die letzten 10 Minuten und wenn wir fertig aufgenommen haben, werde ich dann weiter die letzten 10 Minuten durchhören. Gestern war die noch nicht im iTunes-Feed. Ne, das habe ich gesehen. Überrascht, da hast du mir ja dann eine E-Mail geschrieben. Da war ich dann überrascht, dass das schon war. Dass du die schon so schnell reingestellt hast. Ich wusste ja, dass du aufnimmst, aber ich wusste nicht, dass du die dann auch so schnell reinstellst. Aber jetzt hatte ich dann vorhin iTunes nochmal synchronisiert und dann kam die auch und dann habe ich jetzt bis zur Aufnahme gehört. Aber die ist ja recht lang geworden, deshalb habe ich das nicht mehr ganz geschafft. Nee, bei Amazon, bei iTunes ist das immer so eine Sache, wann die Sachen kommen. Das kann extrem schnell gehen, aber das kann auch einige Tage dauern. Ja, einige Tage nicht, weil... Doch, es kann auch wahrhaftig einige Tage dauern. Ich habe schon mal 3 Tage gewartet. Auf eine Folge. Das lag sicher an deinem iTunes. Nein, das glaube ich nicht. Da sind sehr viele Viren auf deinem Computer, da war das sicherlich das Problem. Nee, ich habe gar keine Viren auf meinem Computer. Glaube ich auf jeden Fall nicht. Wäre mir noch nicht aufgefallen. Man weiß es nicht. Ja, gut, du hast ja keinen aktuellen Virenscanner, da fällt dir das ja nicht auf. Doch, habe ich natürlich alles. Sogar iTunes 10, du. Der Wahnsinn. Ach so. Ja. Das nur, das Ach so, ja, ich muss ja noch meine Sternewertung für Bound for Glory. Ja, und das ist der perfekte Übergang. Ach so, ich fände das übrigens gut, wenn ihr, Chris und du, wenn ihr zu den 3 Fragezeichen folgen könnt, ihr ja immer, wenn eine rauskommt, eine Sendung machen. Hat mir sehr gut gefallen, der Teil, den habe ich ja schon gehört. Ja, das denke ich auch. Die nächsten 2 Folgen kommen ja auch wieder an einem Tag, das trifft sich ja ganz gut. Da werden wir, ich glaube, das ist im Dezember, da gibt es dann ja auch irgendwann Ferien, das wird sich dann wohl irgendwann wieder so... das wird wohl irgendwie wieder passen. Auf jeden Fall, heute sind wir wieder in unserem eingespielten Team da, um Bound for Glory zu reviewen. Wir haben da ja gestern schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber jetzt kommen die Match-für-Match-Review-Dingens, ich habe keine Ahnung, Sache. Hast du sonst noch was für heute geplant? Wolltest du auch die Weeklies reviewen? Nee, eigentlich nicht. Hast du denn die Woche überhaupt irgendwas gesehen? Raw. Ja, Raw habe ich auch gesehen, dann habe ich noch NXT geguckt. Ja, habe ich leider noch nicht. Wobei da meine Aufnahme ein bisschen zu spät losging und die Qualität da von dieser Webaufnahme ist auch nicht so toll gewesen. Webaufnahme? Das weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt in Zukunft musst du das angucke. Musst du dir im Fernsehen dann gucken, Thomas. Läuft der im Fernsehen? Doch, im deutschen Fernsehen läuft das. Nur im US-TV noch nicht. Das scheint dir wahrscheinlich so ein bisschen entgangen zu sein. Aber auf welchem Programm läuft denn das in Deutschland? Ja, hier auf Sky, ne? Ja, klar. Ja, das wusste ich gar nicht. Ja, musst du mal gucken, du. Muss ich mal im Programmschema gucken. Ja, genau. Okay, Aber bei der NXT-Folge war zumindest am Anfang dieser komische Wettbewerb mit dem... Ja, das will ich ja noch gar nicht wissen, du. Erkennen von Einmarschmusiken von Wrestlern. Oh, das klingt interessant. Ja, das will ich aber noch gar nicht wissen, du. Bound for Glory, 10, Wer 10, sagt, wer 10, das ein... gewonnen hat? Was? Nein, sollst du nicht. Soll ich dir sagen, wer den Nein. Wettbewerb gewonnen hat? Nein. Bound for Glory vom 10.10.010, also der 10. Oktober 2010, tolles Datum. Steckt immer wieder nichts hinter. War vom Marketing natürlich eine tolle Zahl, ne? Ja. Wir haben bei der letzten Impact nicht, aber bei der vorletzten Impact haben sie dann immer wieder dieses 10, 10, 10. Ist natürlich eine schöne Catchphrase, haben sie aber zu wenig draus gemacht. Ja, das kennen wir irgendwie so von TNA schon, aber naja. Genau, also das Übliche. Ja, dann kann ich ankündigen, bevor die Zuhörer nach alle hier wegklicken, die Folgen. Ich habe einen neuen Blog auf WordPress. Hören, lesen, sehen.wordpress.com, wobei das Ö von Hören natürlich mit OE geschrieben ist. Da gibt es aktuelle Musik-, Buch- und Filmrezensionen. Und ich habe da gerade vor der Sendung, circa 20 Minuten vorher, noch eine zweite Buchrezension online gestellt. Zu welchem Buch? Reckless von Cornelia Funke. Aber hast du das durchgelesen? Ja. Ohne jetzt die Details zu sagen, die kann man ja dann nachlesen. War es gut oder war es schlecht? Daumen in die Höhe. Okay. Zudem habe ich, also diese Rezension, die schreibe ich ja auch auf Amazon, sobald die da verfügbar sind, kopiere ich dann rüber. Zudem habe ich heute Vormittag noch eine weitere Rezension geschrieben, die bei Amazon allerdings noch nicht online ist. Auf die warte ich noch. Zu welchem Buch? Zu keinem Buch. Was Welcher genau, Ding? wird noch nicht verraten. Das kann man dann sehen, wenn man in der nächsten Zeit auf Hören mit OE. Hören, Lesen, Sehen.wordpress.com geht. Das dazu. Bei, wie heißt es? Hören, sehen, lesen? Hören. Hören, lesen, sehen. Ich habe mir da so einen super Titel ausgedacht. Hören, lesen, sehen.wordpress.com. Und wenn du dies Hören, lesen, sehen hast, musst du da zwischen Hören und Lesen Bindestrich machen oder ist das im Nein, gar nichts. Eigentlichen? Einfach so schreiben. Hören, lesen, sehen.wordpress.com. Hören mit OE. Geht auch gar nicht anders. Ansonsten, wenn man zu blöd ist, einfach mal googeln. Ich versuche das Hast du mal. da irgendwo auch eine 1 statt ein I drin? Das hast du ja öfter. Nein, habe ich gar nicht. Ich habe hier. Ist alles so in Ordnung. Und bei dem Hören statt dem ohne 0? Nein, OE. Aber bei dem Sehen hast du statt der E eine 3 jeweils, ne? Da sage ich jetzt nichts weiter zu. Bound for Glory Review. Thomas ist ja absoluter TNA-Fan und Gucker. Habe ich so gehört. Kann man so nicht sagen. Ich habe diese Woche kein TNA geguckt. Hey, gut. Also bis auf Bound for Glory. Ich habe die Spoiler gehört. Ich habe ja diesen Wrestling Observer Podcast bis letzte Woche Donnerstag gehabt. Jetzt ist mein Jahresabo da abgelaufen. Jetzt lasse ich es auch erstmal sein, weil ich immer zu viel zu hören hatte. Das glaube ich Und in wohl. dem und in einer der letzten Folgen, bevor mein Abo abgelaufen ist, habe ich so die Spoiler von den TNA-Tapings gehört. Und das klang so katastrophal, dass ich gesagt habe, nee, das guckst du dir jetzt diese Woche nicht an. Also der Standard, ne? Ich wollte unbedingt mal wieder jetzt bei The Wire ein paar Folgen gucken und habe stattdessen jetzt die dritte Staffel von The Wire angefangen und werde danach noch eine Folge gucken, da freue ich mich schon drauf. Ja, ich fange nach der Aufnahme das nächste Buch dann an. Tiere essen von Jonathan Safran Foer. Auch mit OE. Ja, da bin ich auf das Review eigentlich mehr gespannt, weil das Reckless, das werde ich nicht lesen. Nee, das wird nach der Sendung auch recht schnell dann noch bei Amazon reingestellt und verkauft. Verkaufst du da Bücher noch gut? Ja, Also warum? bei mir wird CDs und DVDs. Ich habe jetzt ein Buch reingestellt. Ich habe jetzt dieses Buch von dem Iron, dieses I am Iron Man, habe ich durchgelesen und das hat mich nicht so vom Hocker gerissen. Das erste, was ich von dem gelesen habe, war deutlich besser. Und das habe ich jetzt reingestellt, aber da kam noch nichts. Ne, also ich habe jetzt in letzter Zeit auch nur DVDs und Musik verkauft. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich nur DVDs und Musik reingestellt habe. Zeit, also ich habe heute Morgen allein 5 Päckchen in Briefkasten geschmissen. Das waren auch alles relativ günstige Sachen. Also durch diese 5 Teile habe ich nicht allzu viel Geld gemacht. Das waren alles so 2, 3, 4 Euro Teile. So, das ist für die Zuhörer jetzt ja nicht so interessant, deshalb sollten wir mal anfangen mit Bound for Glory. Dem Nein, das nicht, ob das für die Zuhörer nicht interessant ist. Ja, ich weiß doch nicht. Man kann ja daraus lernen, wer mit Amazon seinen Lebensunterhalt verdienen muss, so wie Mirko, der sollte sich überlegen, welche Artikel er da reinstellt, weil mit diesen Niedrigpreisen verdient man nicht so viel. Nee, ich hab heute noch die, ich hab, nee, heute hab ich nicht, ich warte noch drauf, dass die beiden Kick-Ass-Comics bei Amazon verkauft werden. Die kannst du nicht verkaufen, die habe ich dir ja geschenkt. Ja, ich muss mein Geld ja hier, ich habe ja hier nix und dachte ich mir, okay, hast du jetzt gelesen, dann kann die doch ja mal weg. Waren aber gut, also, Dann hätte ich die gern zurück. Ja, zu spät. Sind aber gut. Ja, haben mir gut gefallen. Waren beide gut. Krieg ich noch gut Geld für. Hast du denn den Film mittlerweile gesehen? Nein. Guck dir den Film mal ruhig an. Ja, ich weiß nicht, das könnte sein, dass er ab 18 ist. Das ist ziemlich. Der ist ab 16. Die DVD gibt's schon. Der ist ab 16. Ist, weil da einige doch recht stark an Tarantino erinnernde Szenen, die recht blutig sind, drin sind. Weiß ich gar nicht, ob du den überhaupt schon sehen darfst. Okay, jetzt wollen wir aber wirklich mal anfangen hier, Bound for Glory. Der angeblich größte TNA-Pay-Per-View des Jahres und man hatte auf jeden Fall schon ein paar mehr, also man hatte eine etwas größere Halle, beziehungsweise auf jeden Fall ein paar mehr Fenster drin. 3500 waren das. Ich habe keine Ahnung wo. Hier, Miami Beach, ne? Glaube ich, war das nicht Dayton, Ohio? Oder war das WWE? Miami Beach. Miami Beach? Ich dachte, es wäre Dayton, Ohio gewesen. Aber nee, das war es nicht. 3500 Fans, aber wohl auch einiges an Freikarten. Ja, es gab am Eingang diesmal ein paar. Aber man muss mal sagen, nur kurz zu der Halle, man muss sagen, es sieht auf jeden Fall mal besser aus, wenn es nicht immer nur in der Impact Zone ist. Weil das diese stimmt. Impact Zone ist halt schon, die kennst du durch die Weeklies und das ist dann nichts Besonderes. Wenn ein Pay-Per-View da ist, dann denkst du nur, ja gut, dann ist halt jetzt eine etwas längere Wochenshow. Deshalb finde ich das ganz gut. Also das sollten sie öfter machen für die Pay-Per-Views, wenn sie da in irgendwelchen anderen Hallen sind, die ein bisschen anders aussehen. Ja, es gab auch ein bisschen anders, andere Bildschirme da am Entrance-Set, größere und so, war alles so ein bisschen anders gemacht, so ein Ticken größer. Ja. Aber nicht so groß wie bei der WWE natürlich. Nee, da ist man noch weit von entfernt. Es beginnt auf jeden Fall mit dem Match um den Tag-Team-Teil von TNA. Generation Me trifft auf die Motor City Machine Guns, die den Titel zu der Zeit hatten und den nach 12 Minuten und 53 Sekunden auch behalten haben. Das ist der Opener. Ich habe mir sogar zu jedem Match ein paar Notizen gemacht, hier, interessanterweise. Ich nicht, ich habe mir nur die Zeit und die Sternewertung aufgeschrieben. Das habe ich sonst noch nie gemacht. Ja, Thomas, sag uns was zu dem Match. Also Match selber, den Ablauf, die Moves und so weiter, kann ich dir nicht sagen, weil dafür ist es dann schon wieder zu lange her. Das habe ich auch nicht gemacht. Ich kann nur sagen, dass es das für mich, also es war erstens ausreichend Zeit, dann zweitens zwei sehr gute athletische Tag-Teams mit viel Geschwindigkeit natürlich. Die Generation Me, obwohl ich die eigentlich als Heels ein bisschen fehlbesetzt finde, weil eigentlich die Moves von denen zu spektakulär sind, dann ist das immer ein bisschen schwierig, wenn ein Move zu spektakulär ist. Das Publikum, die wirklich vernünftig ausbuchen kann, das sehe ich so ähnlich ja auch bei AJ Styles als Ziel. Nichtsdestotrotz hat das einigermaßen gut geklappt. Und für mich war das auch tatsächlich das beste Match des Abends. Und das ist aber auch so ein bisschen dann das Problem von dem Pay-Per-View gewesen. Weil der Opener, dem habe ich tatsächlich 3, 3, 4 Sterne gegeben. War die höchste Wertung am Abend für mich. Und danach konnte es dann im Prinzip nur noch bergab gehen und das war ein bisschen blöd. Und es ist tatsächlich dann noch bergab gegangen. Also für mich war es das drittbeste Match an diesem Abend, was nicht heißt, dass ich das Match schlecht fand. Es hat von mir 3 Einfeldsterne. Es war ein gutes Match mit tollen Aktionen. Anfangs fand ich, war das so ein bisschen zu stark, dieser Motor City Machine Guns Standard. So diese Move-Kennen und so, die sieht man immer, das finde ich nicht so schön, aber später wurde es dann wirklich gut. 3 Einfeldsterne. Guter Opener. Also das stört mich gar nicht, wenn man so seine Standard-Moves hat, weil ja, das stört mich. Das ist ja bei Ric Flair und Bret Hart früher auch so gewesen. Das hat mich eigentlich nie gestört. Das Problem war, dass hier bei Motor City Machine Guns dann der ganze Ablauf des Matches auch immer so ein bisschen gleich ist, finde ich. Ja, wie halt bei Flair und Hart eigentlich auch früher. Mach mal weiter. War nicht so schlimm. Bitte? Mach mal weiter mit dem nächsten Match. Also das nächste Match. ich hätte jetzt fast gesagt, Divas Match, aber es war dann natürlich ein Knockouts Match. Four Corners Knockout Championship Match. Willst du jetzt auch weitermachen? Ich dachte jetzt irgendwas, was du erledigen müsstest. Ich habe nur was gegessen, ich wollte dich nur eben hier. Was hast du denn gegessen? Ich bin am Essen eines Snickers. Ja, Snickers sind nicht so gesund. Ess lieber einen Apfel. Also Angelina Love. Einen Apfel haben wir ja gar nicht. Ist Knockout Champion und muss in einem Four Corners Match ihren Titel gegen Velvet Sky, Madison Rain und Terror verteidigen. Und Special Referee ist Mickey James. Das Match ging 6 Minuten und 3 Sekunden. 5 Minuten 54. Terra hat den Titel gewonnen durch einen furchtbaren Einroller. Ich glaube, gegen Velvet Sky war das. Und Terra soll ja natürlich eigentlich nur so die Gehilfin von Madison Rain sein. Madison Rain hat sie dann hinterher auch übelst beschimpft. Und bei den folgenden Tapings gab es dann auch wieder dieses Typische, was damals schon in der WCW nicht funktioniert hat, dass es dann ein Match zwischen Madison Rain und Terra gab, wo Terra sich freiwillig hingelegt hat und Madison Rain den Titel zurückgewonnen hat. Am Ende, nach diesem Match hier, gab es noch einen Schlag von Mickey James gegen Madison Rain. Und außerdem hat Mickey James Terra noch böse angeguckt. Da dachte man erst, okay, jetzt gibt es da von den beiden früheren WWE-Diven eine Fehde zwischen Mickey James und Terra, aber ich nehme an, dadurch, dass Madison Rain den Titel gleich bei den Tapings zurückbekommen hat, dass doch Mickey James gegen Madison Rain jetzt die Fehde ist, die da kommt. Und das ist natürlich ein bisschen schade, weil Madison Rain ist halt im Ring ziemlich schlecht. Das Match hat von mir einen Beileidstern bekommen. Ja, ich habe mir notiert, ich fand das für Frauen und dank dieser Matchart mit diesem Four Corners eigentlich ganz unterhaltsam. Ich habe dem wahrhaftig 2 Sterne gegeben. Ja, das ist immer so eine Sache. Bei TNA habe ich keine Erwartungen. Da gibt es dann immer hohe Wertungen. Das ist aber ungerecht gegenüber WWE, ne? Kannst du nicht sagen, nur weil WWE besser ist, kriegen die auch strengere Bewertungen. Das ist ja genauso, wenn sie bei dir in der Schule sagen würden, dein Kollege Paul, der ist 2,10 Meter groß und wird immer gehänselt, weil er so groß ist und deshalb kriegt er automatisch bessere Noten. Das ist denn für ein Vergleich? Ja. Weshalb kriegt er dann bessere Noten? Das Dumme ist, das verstehe ich jetzt nicht, aber in der Klasse habt der Paul hat und 2,10 Meter groß ist, was in dem Alter bestimmt eher unangenehm ist. Ja, haben wir aber leider nicht. Aber du könntest Paul ja einen Tipp geben, dass er mit der Größe, weil er wird ja dann, wenn er in dem Alter schon 2,10 Meter ist, wird er ja, wenn er ausgewachsen ist, 2,40 Meter sein, dass er dann ins Wrestling eingeht und dass er sich dann so ein Körperanzug kauft und als Giant Gonzales gegen Hulk Hogan kämpfen kann oder gegen den Undertaker. Ja, oder er hat dann so eine tolle Karriere wie der Great Khali. Genau. Ja. Weiter geht es mit einem weiteren Tag Team Match. Inc. gegen Eric Young und Orlando Jordan. Oh Gott. Das war furchtbar. Ich hatte irgendwie Spaß bei diesem Match, ich weiß auch nicht warum. Das kann ich mir auch nicht erklären. Eric Young hat sich auf die falsche Seite gestellt. Ja. Fun-Match. Gutes Fun-Match. 6 Minuten 37. Inc. haben gewonnen. Thomas? Sagst du da? Ja, ein Beileidstern. Ich finde, also die Storyline mit Eric Young finde ich eine Katastrophe. Ich meine, jetzt haben die haben sowieso so viele Probleme da mit Gehirnerschütterung und was das alles auslöst und was der Nowitzki da alles an Untersuchungen macht, was die da für Probleme drin haben. Plus diesen ganzen Diskussionen darum, ob das vielleicht mit einer der Gründe war, warum der Benoit da wild gespielt hat. Und dann machen sie eine Storyline, wo jemand in einem Kampf so vom Ring gestoßen wird, dass er mit dem Kopf auf den Zementboden da... In der vorletzten Dropkick Drama fandst du das noch gut. Und dadurch sozusagen quasi verrückt wird. Also das finde ich schon ziemlich geschmacklos. In der letzten Dropkick Drama fandst du das noch gut. Das Match selber war natürlich auch furchtbar. In der letzten Dropkick-Drama fandst du das noch gut? Nee, das ist also... Naja. Das passt hier aber nicht. Ein Stern. Ich habe dem Match wahrhaftig 2/3 Sterne gegeben. Nee. Tja, man weiß es nicht. Da sind gerade die Ferien so am Anfang gewesen, da dachte ich... Du bist aber nicht jetzt zum Orlando Orlando Jordan-Fan geworden, oder? Bist du verrückt? Sonst mache ich mir nämlich ein bisschen Sorgen. Nein. Wobei ich den, als wir den mal live gesehen haben, eigentlich ganz gut fand. Aber egal. Viertes Match. Um den X-Division Champion Titel. Douglas Williams trifft auf Jay Lethal, der hatte den Titel und hat den nach 8 Minuten 15 auch behalten. Das Match war einfach viel zu kurz und auch nichts Besonderes. 17, 15? aber ein insgesamt solides Match. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand es zwar auch zu kurz, aber ich fand es trotzdem für die Zeit, die sie hatten, fand ich es halt gut, weil das sind auch welche, die im Ring wirklich gut sind. Und ich habe dementsprechend auch 3 Sterne gegeben. Ich hätte ganz gern gehabt, dass Douglas Williams die Titel zurückbekommt. Kann aber verstehen, dass man jetzt Jay Lethal nicht nach so kurzer Zeit sofort wieder den Titel wegnehmen möchte. Zwei Einfälle von mir. Wie, du hast dem Match da von Eric Young mehr gegeben als dem Match hier? Ja, warum denn nicht? Was hast du denn für Medikamente genommen, bevor du dir den Pay-Per-View angeguckt hast? Ja, ich dachte, okay, du musst dir jetzt ein TNA-Pay-Per-View angucken, dann nimm mal erstmal ordentlich was und dann ist schon gut. Ja, das erklärt eigentlich. Dementsprechend fand ich das Eric Young Match auch besser als dieses Jay Lethal und so. Ach du Schande. Und ich wusste danach, warum ich kein TNA gucke. Fünfte Match ist das Monster Spawn Match zwischen Abyss und Rob Van Dam. Ich dachte, da kommt jetzt das ultra brutale Match mit viel Blut, unnötigem Blut. Nö. Ja, das gegen RVD da, ja. Naja. Da wurde noch gar nicht so viel geblutet. Das kam dann erst. Kam das überhaupt? Ich weiß es gar nicht mehr. Nö, ja, das war relativ unbrutal mit wenig Blut. Es wurden zwar so Waffen, so Standardsachen, so Gens und Stühle, Tische und so eingesetzt. Aber weit außerhalb des Rings und so hat man sich nicht gerade bewegt. Es wurde da alles in diesem. Ja, im Ring eigentlich am meisten abgespielt und ein bisschen außerhalb, aber nicht viel. 12 Minuten 58, RVD hat gewonnen. Thomas, deine Meinung, deine Wertung? Also es gab einen Spot, wo ich dann erst nicht ganz sicher war, wo die diesen komischen Tisch, ich glaube, außerhalb des Rings hatten, mit dem Barbed Wire drauf, wo der RVD dann ziemlich direkt, wo der da drauf geflogen ist und dann auch ziemlich direkt mit dem Nacken da an dieses Barbed Wire gekommen ist. Und da der da überhaupt keine Verletzung, überhaupt keine Schnittwunde, nix sich zugezogen hat, wusste man dann natürlich, okay, das ist alles halt dieses manipulierte Barbed Wire, das ist alles, das verursacht überhaupt keine Schäden. Und das hat dem Match ein bisschen gestört. Also wäre besser gewesen, wenn er bei dem Sturz so mit dem Rücken da reingekommen ist, dass man das nicht so direkt gesehen hätte, dass das bearbeitet ist, auch wenn man das als, sag ich mal, als Fan, der sich ein bisschen damit beschäftigt, ohnehin weiß. Ich habe dem 3 Sterne gegeben. Da klingelte es gerade an der Tür. Ich habe auch 3 Sterne gegeben. Okay. Da bist du zufrieden mit. Ja, das nächste Match waren Nash und Sting und Pope in einem Handicap-Match gegen Jeff Jarrett und Samoa Joe. Schrecklich. 7 Minuten 42, Pope, Kevin Nash und Sting haben gewonnen. Lahm wie erwartet, aber auf jeden Fall nur kurz. Ein Beileidstern. Nee, das kann man so nicht sagen. Also, das ist aber. Hast recht, minus 5 Sterne. Du hast aber wirklich komische Wertung. 2,5 Sterne habe ich dem gegeben. Das war zwar kein gutes Match, aber immer wenn Samoa Joe im Ring war, und das war er ja die meiste Zeit, muss man sagen, Samoa Joe war zumindest ganz gut in Form. Das kann man ja in letzter Zeit von ihm nicht immer sagen. Aber in diesem Match hat er ganz ordentlich was geleistet und die Hauptstory in dem Match ist sicherlich, dass Samoa Joe, dadurch, dass er die ganze Zeit im Ring war, dann auch ziemlich fertig war. Und als er es dann endlich geschafft hat, da in die Ringecke zu kommen, um Jeff Jarrett einzutaggen, ist Jeff Jarrett halt vom Ringrand runtergesprungen und nach hinten gegangen und hat ganz bewusst diesen Tag abgelehnt und das sollte wohl sein Heel-Turn sein. Tja. 2,5 Sterne habe ich dem Ganzen gegeben. 1 Stern. Kevin Nash denkt drüber nach, aufzuhören. Das heißt, du hast diesem Match weniger gegeben als dem Frauenmatch. Das finde ich ja doch recht. Ja, den Frauenmatch wollte ich besser unterhalten. Hat ja alles schon seine Gründe. Ich glaube, zwischen dem Match gab es jetzt die große Ankündigung von Team 3D, oder die gab es schon früher, ich weiß noch nicht so genau. Ja, die kam jetzt, da hast du recht. Okay. Dann kannst du ja mal. Die große Ankündigung von Team Na, man weiß halt nicht, was da jetzt so groß ist, aber das war ja auch der größte TNA Pay-Per-View des Jahres, also davon her. Also Team 3D haben angekündigt, zurückzutreten, Juhu. ihre Karriere zu beenden und Amen. nicht mehr zu kämpfen. Und wir haben uns alle Hey. gefreut. Hey, ja. Und dann? Aber ein Match machen wir noch. Oh. Gegen die Motor City Machine Guns. Mist. Und dann haben wir alle gedacht, ach du Schande. Und ich dachte, das Match kommt Natürlich jetzt und bestimmt noch. natürlich werden sie auch nach dem Match. Sie haben nicht gesagt, dass sie nur wenn sie verlieren zurücktreten, sondern sie haben gesagt, wenn sie verlieren, dann haben halt Motor City Machine Guns auf ihrem Resümee, dass sie Team 3D in den Rücktritt geschickt haben. Und wenn sie gewinnen, werden sie als Champions quasi ihre Karriere beenden. Das heißt, sie haben auf jeden Fall gesagt, wir beenden unsere Karriere und keiner glaubt es ihnen. Nee, nicht Fand wirklich. ich zu Recht. Was? Die werden, ich glaube nicht, dass sie aufhören. Ich glaube, die werden noch weiter kämpfen. Was sollen denn die dicken Männer sonst arbeiten? Ja, die können auch irgendwie in so einer Dunkin' Donuts und da stellen die sich dann hinter dem Tresen und verkaufen die. Das würde ganz gut Problem ist, passen. was sollen die denn verkaufen, wenn die da stehen und das ganze Zeug selber wegfuttern? Tja, du hast da Vorstellungen. Heißt Wie das ich denn? das aus Berlin in Erinnerung habe. Oh, demnächst sind wir ja wieder in Berlin. Wollen wir auch wieder zum Donuts gehen? Ja, bitte, machen wir das. Ja, dann können wir ja so einen Karton mit 20 Stück für die Zugfahrt von Berlin zurück nach Hannover mitnehmen. Ja, wir können die ja mal hier für zu Hause mitnehmen. Ich nehme die dann mit nach Hause, ja? Das ist gut. Ein 20er, ja, okay. So, was kam denn nach dem Team 3D-Announcement? Das siebte Match. Liefe Lockdown. Juhu, juhu. Zwei Okay. alte, hier, Evie 2.0 mit Mick Foley gegen Fortune mit Ric Flair. Das Problem an diesem Match ist jedes Mal wieder, dass die Wartezeit am Anfang etwas zu lang ist, denn eigentlich geht es ja nur darum, dass sie sich da diese Waffen über den Kopf hauen. Und das dauert ja ein bisschen, bis dieser Deckel von diesem Käfig erstmal runterkommt. Wobei ich auch nicht weiß, was für Zeiten die da genommen haben bei der Uhr. Ich hab ja die Zeit gestoppt. Also 1 Minute 40, 2 Minuten 40, 3 Minuten 20. Ich weiß nicht, was da. Schon sehr seltsam. Eigentlich sollten das 5-Minuten-Sachen sein. Und da dachte ich schon, hoffentlich nicht, das kann nicht sein. Und das war es dann auch nicht. Es waren teilweise unter 2 Minuten. Ich weiß auch nicht, was das sollte. Also die Wartezeit am Anfang war auf jeden Fall zu lang, aber ja. Was sie wenigstens richtig gemacht haben, ist, dass die Babyfaces, zumindest sollten ja die EV2 die Babyfaces sein, dass die dann immer in Unterzahl waren. Das haben die ja auch schon falsch gemacht, dass dann quasi die Heels in Unterzahl waren, was natürlich Blödsinn ist. Das haben sie aber diesmal richtig gemacht. Ja, ich fand es auch ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Ich fand das gar nicht schlecht. Also, diese Wartezeit, die wurde ganz nett überbrückt. Also nicht so schlimm, wie man jetzt gedacht hätte bei EV 2.0. Und dann gab es ja noch diesen Spot da oben auf dem Käfig mit dem Tisch. Da kam dann ja Brian Kendrick. Heißt der da noch Brian Kendrick? Ja. Unter diesem Tisch mit diesem Tuch, das da oben auf diesem Käfig lag vor. Das muss auch eine nette. Meinst du, der lag die ganze Veranstaltung über da schon unter diesem Tisch? Ich wüsste nicht, wie er sonst da hingekommen ist. Ja, wahrscheinlich schon, ne? Es sei denn, der konnte sich irgendwann, wenn sie die Halle ein bisschen abgedunkelt haben, von oben da runterseilen und ist dann erst kurz vor dem Match auf den Käfig. Na, das hätte auffallen können. Das wäre risikoreich gewesen. Sehr interessant. Ja, ich fand's nett. Also, EV 2.0 haben gewonnen, leider. 24 Minuten 44. Ende ganz nett. Ich hätte eigentlich erwartet, dass das Ende oben auf dem Käfig stattfindet, wenn man da schon eine Leiter und einen Tisch hinstellt, aber. Das war ganz schön gefährlich. Die wollten da ja mit der Leiter so einen Spot machen, wo die Leiter dann doch so ein bisschen weggerutscht ist. Also, als sie auf dem Käfig waren, habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil das ist ja nun auch alles live und da kann ja wirklich was passieren. Da. Eieiei. Nee, also die Aber ist Leiter, die zum stand Glück schon alles weit klar genug in gegangen. der Mitte, als dass da, selbst wenn es umgefallen wäre, ist ja umgefallen und passiert ja jetzt. Er stand ziemlich weit auf der rechten Seite. Und wenn es zur rechten Seite weggefallen wäre, der hätte sich dann noch, weil das war, glaube ich, Kendrick. Der ist ja athletisch genug, der hätte sich wahrscheinlich noch am Käfig festhalten können. Trotzdem so ganz angenehm finde ich diese Sachen auf dem Käfig nicht. Auch wenn es natürlich spektakulär spektakulär aussieht. Ich Thomas? Habe immer noch die Befürchtung, irgendwann drehen die das vor allen Dingen bei TNA in so extreme Höhen, dass dann tatsächlich mal bei so einem Pay-Per-View Live da irgendwie mal ein Wrestler stirbt, und das möchte ich nicht sehen. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Thomas, deine Wertung? Für mich, ich habe dem, also mir hat es eigentlich auch ganz gut gefallen. Ich habe dem dementsprechend auch 3,5 Sterne gegeben. Was mich ein bisschen gestört hat, ist das EV2-Team. Das Fortune-Team fand ich war eigentlich eine gute Kombination, vielleicht mit Ausnahme von Matt Morgan, aber ansonsten fand ich die ganz gut. Das EV2-Team, muss man aber wirklich sagen, das waren also wirklich eigentlich zweit- bis drittklassige Wrestler, und das dann ausgerechnet noch der Tommy Dreamer da den Sieg holt, das hat mir nicht gefallen. Also speziell, wenn du dir mal so jemanden anguckst wie Raven, der hat einfach seine Zeit hinter sich. Der Einzige, der wirklich noch vernünftig als Wrestler ist, aber halt keine gute Persönlichkeit hat, ist halt der, wie heißt er da, Stevie, wie heißt er mit Richards. Richards. Stevie Richards, also der kann ja ganz gut kämpfen, aber hat halt keine Persönlichkeit. Und die anderen, die sind einfach, weiß ich nicht, die taugen nichts. Die haben ihre beste Zeit. Rhino denkt auch drüber nach aufzuhören bei TNA, und Matt Hardy ist ja jetzt bei der WWE entlassen, den dürften wir dann wohl demnächst, ja, vielleicht auch da in diesem Heel-Team sehen können. Ja. Der passt, wird er auf jeden Fall zu diesen abgehalfterten Wrestlern passen. Matt Hardy, da habe ich noch nichts von mitbekommen. Wann waren das denn mit der Entlassung? Ja, jetzt so, ich glaube, gestern oder heute habe ich es gelesen. Ist auch nicht so lange, gestern habe ich es gelesen, ja. Wurde entlassen und hat sich dann noch über Twitter drüber gefreut. Hat der WWE gedankt, hat aber auch gesagt, jetzt ist auch genug und jetzt muss ich mal was anderes machen, um zufrieden zu sein. Ich suche, das heißt, jetzt muss er dann 90 Tage erstmal warten, weil er wahrscheinlich so eine Non-Compete-Clause hat. Und nach 90 Tagen, wenn die diese ganze Storyline um Jeff Hardy sowieso wieder abgeklungen ist, dann kommt er da, um Jeff Hardy quasi von dem Bösen zu retten. Ja, ich habe hier einmal die Original... Was dann aber keinen Sinn mehr macht. Vielleicht ist Jeff Hardy dann ja schon, der ist ja auch noch in einem Gerichtsprozess, vielleicht sitzt er dann ja schon im Knast. Man weiß es nicht. Ich habe hier einmal den Original-Wortlaut von Twitter von Matt Hardy. Ja, mach mal. Thank God, I swear it was harder for me to get released than it was to get hired. This is absolutely what I want. Now I can be me. I want to thank WWE for giving me an opportunity, and I thank all the people and friends that helped me there. But I had to move on to be happy. Ja. Das ist ja für seine Verhältnisse recht sachlich und zurückhaltend. Ja, das ist richtig. Ja, das stimmt. Für seine Verhältnisse. Wir sind hier heute sehr vorteilsmäßig so. Du hast sehr viele Vorteile gegenüber anderen Leuten, Thomas. Das geht auch nicht. Ich habe Vorteile gegenüber anderen Leuten? Ja, sachlich für seine Verhältnisse. Was hat denn das? Team 3D. Von wegen Donuts essen. Na, das geht doch nicht. Meintest du Vorurteile oder hast du Vorurteile? Ja, Vorurteile, Entschuldigung. Achso, ich habe das nicht verstanden, was du meintest. Nee, das sind einfach nur die Beobachtungen, die ich mache. Der hat doch in der ganzen Zeit, als er da in England bei der Tour von der WWE quasi von der Tour genommen worden ist, was er da veröffentlicht hat, das war doch katastrophal. Also das kann mir doch keiner erzählen, das ist doch kein Vorurteil. Das hat er doch alles auf seinem YouTube-Channel. Und der ist recht gut, der YouTube-Channel. Den habe ich abonniert. Ah, da. Wir haben nur im Prinzip alle gesagt, Matt Hardy ist jetzt vollkommen durchgedreht. Im Prinzip müsste tatsächlich mal jemand hingehen und dafür sorgen, dass er ärztliche Hilfe bekommt. Denn es deutet ja doch vieles darauf hin, dass er sehr, sehr viele Probleme irgendwie mit Drogen hat. Ich bin jetzt gerade bei dem Matt Hardy YouTube-Channel. Der ist ganz cool, den habe ich abonniert. Wolltest du noch mal was zu dem Main-Event zwischen Anderson, Engel und Hardy sagen? Achso, nee, Lethal Lockdown müssen wir noch die Sternewertung. 3,5 habe ich. Was hattest du? Ja, ich habe auch 3,5 gegeben. Wie viel hattest du denn dem ersten Match gegeben? 3,25. Okay, deshalb war das. Und dann hast du sicher dem Main-Event auch 3,5 gegeben. Okay. Ja, der Main Event um den vakanten World Heavyweight Title. Jeff Hardy gegen Mr. Anderson gegen Kurt Engel. Übrigens, zu deiner Einleitung. Auch schön, dass der Titel vakant ist. dass aber derjenige, der vorher den Titel hatte, nämlich RVD, in einem anderen Match, wo es nicht um den Titel ging, bei dieser Veranstaltung schon wieder mit dabei war. Ja, das haben wir bei unserem Tippspiel ja auch schon gesagt. Das Tippspiel hast du übrigens gewonnen. Ich weiß nicht genau, wie viel zu wie viel, aber du hast es gewonnen. Ja, dann kriege ich ja 200 Euro von dir. Das kannst du dir abschminken. Wieso? Wir haben doch um 200 Euro getippt. Ja, das hast du vielleicht in deinen Träumen gemacht. Ja, auf jeden Fall. Thomas, erzähl du mal den Matchablauf. Ich kann mir das nicht so merken bei TNA. Ich sehe gerade auf dem Matt Hardy YouTube-Channel gibt es ein neues Video. Goodbye WWE and thanks. Er klatscht jetzt gerade. Spiel mal ab und mach mal das Mikro an den... Nee, das geht gerade nicht. Das mache ich jetzt ja hier alles über mein Netbook, der ist bei YouTube-Videos nicht so zügig. Ach so. Ja, vom Matchablauf, ich weiß die Details des Matches eigentlich überhaupt nicht mehr. Das war so ein typisches Triple-Set, glaube ich, und dann war mal eine Zeit lang einer draußen. Und dann ja, also die Match, die Action im Ring, die war anfangs noch so sehr verhalten. Da dachte ich, okay, das hätte man auch bei Impact zeigen können, aber später wurde es dann besser. Und dann kam da, glaube ich, was? Es ist im Prinzip so wie mit jedem Match, wo Kurt Angle drin ist. Es kann eigentlich nicht wirklich schlecht sein, weil einfach Kurt Angle so ein guter Wrestler ist. Das muss man einfach ganz klar sagen. Im Prinzip war ja auch das Entscheidende für den Ausgang dieses Matches dann nicht sozusagen die drei Kämpfer selber, sondern dann gab es ja noch eine Storyline und dann kam ja Zay, die Abyss die ganze Zeit groß angekündigt hat. Wie waren das? Da waren die drei Wrestler, lagen alle auf dem Boden und ich glaube, der Ringrichter war auch schon niedergeschlagen durch ihren Move, ne? Genau. Ich glaube schon. Ja. Dann lagen, glaube ich, alle auf dem Boden. Dann kam Eric Bischoff zum Ring, hatte einen Stuhl mit dabei und stand irgendwie mit dem Stuhl im Ring und ich glaube, die drei Kämpfer lagen alle noch am Boden. Dann kam die Musik von Hulk Hogan, den sie ja in der Impact vorher noch gezeigt haben, dass er gerade erst im Krankenhaus war. Was natürlich nicht stimmte, er war zwar im Krankenhaus, aber das war schon einige Wochen davor. Haben wir ganz geschickt gemacht. Dann ist er da irgendwie zum Ring gehumpelt, auf zwei Krücken. Dann haben sie das so gespielt, dass wenn er quasi Eric Bischoff daran hindern will, dass er da Blödsinn macht. Dann standen die beiden da sich gegenüber, dann hat wie war denn das? Dann hat Hogan die eine Krücke, glaube ich, Eric Bischoff gegeben, dann ist Jeff Hardy wieder zu Bewusstsein gekommen, dann haben die sich so ein bisschen angestarrt, als wenn Jeff Hardy gegen die, aber dann hat Eric Bischoff, glaube ich, die Krücke Jeff Hardy gegeben, dann hat er mit der einen Krücke Kurt Angle, der so langsam wieder zu sich kam, umgehauen, dann hat, glaube ich, Hulk Hogan die andere Krücke Jeff Hardy gegeben, damit hat er Mr. Anderson umgehauen und dann hat, glaube ich, Jeff Hardy Mr. Anderson gecovert und Eric Bischoff hat den Ringrichter noch dahin gezogen, der ja noch bewusstlos war, damit er zählen kann. Das fand ich ganz lustig, dass Eric Bischoff nochmal so vorsichtshalber den Ringrichter mit dem rechten Fuß in die Seite getreten, noch während er gezielt hat. Das fand ich ein bisschen fies. Das sah nämlich auch so aus, als wenn er den richtig ein bisschen getreten hätte. Ja, und dann war quasi, dann haben sie im Publikum ein paar Leute verteilt, die schon mal damit angefangen haben, Müll in den Ring zu werfen. Die haben so ein bisschen versucht, dieses Bash of the Beach-Feeling von der WCW, als Hulk Hogan damals den Heel-Turn gemacht hat, wo ja die Leute aus dem Publikum dann wirklich den gesamten Ring, aber diese Bilder kennst du ja sicher auch, ja, mit Müll vollgeworfen haben. Aber jetzt haben sie halt so ein paar Leute im Publikum platziert, die das auch machen, damit die echten Leute im Publikum da auch nachkamen, aber das war bei weitem nicht so wie beim Bash of the Beach. Also auf jeden Fall, Hogan ist jetzt Heel geturnt, Eric Bischoff ist ein Heel, Jeff Hardy ist jetzt quasi zum Heel geturnt, das glaube ich nicht, dass das funktionieren wird. Jeff Jarrett, der vorher in dem Match mit Joe wohl zum Heel geturnt sein soll, ist dann noch dazugekommen und dann kam noch Abyss reingelaufen, der ja angeblich schon gefeuert ist, dessen letztes Match das ja ist, das ist wahrscheinlich jetzt alles vergessen. Und Ja, jetzt gibt es ein Team Hogan, wie das wohl bei den Impact-Tapings danach genannt worden ist, und wahrscheinlich kommt jetzt irgendwie so eine Pseudo-NWO-Storyline. Ja, das hat's auf den Punkt gebracht. 18 Minuten Den Plan habe ich jetzt 38. erzählt, aber da du mich nicht unterbrochen hast, war das hoffentlich einigermaßen richtig und vernünftig. Ja, ich habe mich nebenbei noch so ein bisschen mit den Twitter-Eintragen von Matt Hardy beschäftigt. 18 Minuten 38, Jeff Hardy gewonnen, 3 Sterne, mein Match of the Night. Ich habe dem Match 3,5 Sterne gegeben. Das Match selber fand ich okay, hat mir gut gefallen, aber fand ich nicht so gut wie den Opener. Ja, insgesamt Wertung zu Bound for Glory mit Sternen und so wörtlich. Also ich würde dem ganzen Daumen in die Mitte geben, aufgrund des ersten Matches und aufgrund der letzten beiden Matches, die dann solide waren. Und von den Sternen, na, ich würde mal sagen, 3,25 vielleicht. Ja, ich schwanke auch so zwischen Daumen in die Mitte und Daumen nach oben. Ich weiß nicht, für so einen normalen Pay-Per-View Daumen nach oben, da wäre es ganz nett. Für den größten DNA-Pay-Per-View des Jahres nur den Daumen zur Seite. Und 3 Einfallsterne auch von mir. Kann man gucken, muss man aber nicht. So, hätten wir das auch abgehakt. Da hau ich mir hier erstmal so ein Häkchen unten auf die Seite. Supi. Ich habe keine Ahnung, aber man kann es rausfinden. TNA Wrestling.com. Ich weiß nicht, was die jetzt mit dieser Safe-Storyline machen wollen, weil Hogan kann ja eigentlich nicht kämpfen Ich und. weiß, das wissen die selber. Ich glaube, das wissen die selber gar nicht so genau. Oder? Ich meine, das Einzige, was klar ist, ist, dass es eine Fehde zwischen Jeff Hardy und RVD geben wird. Das hatte ich jetzt nicht erzählt. RVD ist ja zum Schluss dann noch zum Ring gerannt und hat Jeff Hardy konfrontiert. Warum er seine Seele an den Teufel verkauft hätte, und dann hat Jeff Hardy ihn ja noch mit dem Titelgürtel niedergeschlagen. Also das wird wohl der nächste, dann schätze ich mal, Pay-Per-View Main Event werden zwischen Jeff Hardy und RVD um den Titel. Ja, der nächste Pay-Per-View ist Turning Point am 7. November, und da ist auf dem Poster Jeff Hardy so elektrisiert und so schreiend. Das soll so ein bisschen Heel-mäßig dargestellt sein. Sieht ganz nett aus, ist nicht schlecht. Für TNA. Ja, was sie jetzt mit den anderen Leuten da aus Zay machen, ich weiß nicht, Jeff Jarrett, könnte ich mir vorstellen, dass es dann irgendwie eine Fehde mit Samoa Joe gibt. Das könnte ich mir sogar vorstellen, dass das von den Matches her ganz nett wird. Bah, nee. Und, Schrecklich, schrecklich. nee, also ich bin ja ein großer Fan von Samoa Joe, wenn er sich zusammenreißt. In letzter Zeit hat er ja ein bisschen Motivationsschwierigkeiten, aber Samoa Joe schätze ich sehr. Jeff Jarrett mag ich zwar vom Charakter nicht, finde aber, dass er ein solider Wrestler ist. Also Ja, vom ich weiß technischen jetzt. her finde ich ihn solide. Ich weiß wohl, dass sie beide wrestlerisch durchaus was können, aber ich weiß nicht, also Jeff Jarrett ist, naja, und Samoa Joe, ich weiß, dass er gut im Ring ist, aber der ist ansonsten irgendwie staubtrocken. Da verliert man jegliche Lust beim Gucken, finde ich. Geht mir anders, aber ist ja auch ein bisschen eine Geschmacksfrage. Also, ihr habt gute Matches durchaus schon gemacht. Früher fand ich den auch mal eine Zeit lang gut, aber irgendwie. Nee. Und dann ist ja noch Abyss bei Zay. Gegen wen kann denn Abyss eine Fehde machen, wenn RVD gegen Jeff Hardy kämpft? Da ist doch eigentlich keiner, oder? Auf der anderen Seite? Das weiß ich nicht. TNA hat so viele Leute noch. Man müsste da mal noch jemanden reinbringen und dann noch einen weiteren Gegner. Ja, TNA hat ja sowieso in dem Roster also so viele Leute, die nicht eingesetzt werden. Da findet sich bestimmt noch jemand. Oder macht eben mal, oder man macht so eine Triple Threat Fehde oder irgendwie sowas. Oder eine Tag Team Fehde. Auf Oder jeden Fall. einer davon irgendwie als Ringbegleitung und so weiter und so fort. Dann wechselt man so ein bisschen hin und her. Bin mal gespannt, wie sie das jetzt auflösen mit der Tatsache, dass Abyss ja eigentlich offiziell gefeuert ist. Wahrscheinlich gar nicht. Das würde zu TNA passen. Ja, so ist es. Trotzdem ärgerlich dann. Wie man sieht. Wir sind heute sensationell kurz, du. Nee, wir müssen ja noch kurz was zu der Krise im Wrestling sagen. Die habe ich wohl verpasst. Was ist denn? Also es gibt ja die Vermutung jetzt, dass also die Raw-Einschaltquoten hast du gehört, ne? Nein, noch nicht. Ich weiß nicht, das letzte, was ich gehört habe von den Wow-Einschaltquoten, ich weiß nicht, ob das jetzt schon diese Montagssendung war oder da davor, dass es zum, ich glaube, dritten Mal oder vierten Mal in diesem Jahr unter 3 lag. Ja, ne, ich habe eigentlich immer so 3,1 ist so der Durchschnitt. Nee, es war jetzt wieder eine mit 2,9 dann wahrscheinlich. Ja, da muss ich erstmal nachgucken. Unter 3 ist schon für mich ziemlich schwach. Und da hieß es dann auch in dem Kommentar, wo das drin stand, dass so eine schlechte sozusagen Folge von Quoten in einem Jahr zuletzt wohl 1995 oder 96 war. Also WWE hat große Schwierigkeiten. Es ist ja nächstes Wochenende der Bragging Rights Pay-Per-View. Und da gibt es einige Leute, die vermuten, dass das ein Pay-Per-View werden könnte, wo die vielleicht diese Domestic Buys, sprich die Verkäufe in den USA, nicht höher als 50.000 sind. Hintergrund dazu ist, dass ja nicht nur der im Moment das Wrestling nicht besonders beliebt ist, sondern der Aufbau des Pay-Per-Views dann auch noch, dann sind das noch diese komischen Matcharten, die schon im letzten Jahr nicht so gut angekommen sind. Und dann ist vor allen Dingen noch Folgendes, an dem Samstag vor diesem Sonntag ist ja der große Brock Lesnar UFC Pay-Per-View. Und da sind natürlich dann doch viele Wrestling-Fans oder frühere Wrestling-Fans, die halt Brock Lesnar immer noch sehr schätzen. Da erwarten viele, dass er deutlich über 1 Million Buys haben wird. Und weil die Pay-Per-Views in den USA natürlich so verdammt teuer sind, werden die Leute wahrscheinlich nicht 2 Tage hintereinander so viel Geld ausgeben können und sich dann eher für UFC als für WWE entscheiden. Es gibt die Vermutung, dass der UFC-Pay-Per-View am nächsten Wochenende 12-mal so oft gekauft werden wird wie Bragging Rights. Und das ist schon eine ziemliche Krise für WWE. Tja, man wird sehen, die letzten Pay-Per-Views hatten ja sowieso alle nicht so die perfekten Aufbau und sowas, ne? Und das Wrestling ist im Moment auch nicht so richtig spannend, ne? Oder findest du im Moment irgendwas besonders herausragend? Es hält sich zurück. Die letzte Raw hatte ein Rating von 2,9. Und die vom 20.09. 2,8 und die vom 27.09. sogar nur 2,7. Katastrophe. Wenn man bedenkt, die hatten doch zu der Zeit, als ich noch die Pro Wrestling Illustrated, habe ich eine Zeit lang mir am Bahnhof gekauft, diese amerikanische Wrestling-Zeitung. Die haben die Ratings immer gebracht. Da waren noch so Ratings wie 6,7 und sowas drin. Genau. Da fand WWE das schon ganz furchtbar, wenn mal ihre Raw-Ratings unter 6 waren. Das ist schon ziemlich heftig. Und 2006 waren die Ratings ja auch durchaus noch besser. Mhm. Wenn nicht großartig, aber da hatte man auch durchaus schon mal so 3,8 bei Raw. Was sagst du denn dazu, dass CM Punk zu Raw gewechselt ist? Erstens für die SmackDown-Tour, wo du ja im November bist, und zweitens generell für die WWE. Ist das richtig oder ist das ein Fehler? Ich finde, CM Punk passt sehr gut zu SmackDown. Ich weiß nicht, ob der bei Raw vielleicht sogar untergeht. Ja, das hatte ich auch, obwohl das Match bei Raw oder die Storyline bei Raw mit dem Evan Bourne Match, das haben sie ja ganz gut gemacht. Ja. Ja, aber weiß ja nicht. Muss mal gucken. Ist sehr unterschiedlich. Der John Morrison, der ist ja jetzt auch mehr oder weniger nicht mehr so viel zu sehen, sage ich mal. Ja, der geht ja auch ein bisschen unter, was er nicht verdient hat. Ja, eben. Genau das Gleiche, denke ich, wird wohl auch bei CM Punk passieren. Der hat jetzt vielleicht noch so eine erste Storyline und danach hört das dann auf. Könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass CM Punk bei Raw eventuell dadurch bessere Chancen hat, weil Raw ist ja doch relativ häufig eher so promolastig und in den Promos ist CM Punk halt einfach besser als Morrison. Deshalb würde ich ihm etwas bessere Chancen geben, aber die Gefahr sehe ich auch. Ja, das stimmt. Wird man sehen. Ja, dieses Wochenende gibt es ja dann auch noch Kampfveranstaltung, und zwar ist ja heute Abend die UFC in England mit, aber die Cards sind jetzt keine Matches, die groß herausragend sind, die man besprechen müsste. Michael Bisping im Main Event, aber naja. Aber zumindest sollte man das wissen. Heute Abend ist ja in Hamburg dann auch noch der Boxkampf von dem Klitschko mit dem Shannon Briggs, der ja wohl in den Pressekonferenzen vorher und so ziemlich viel Wirbel gemacht hat und ziemlich laut gesprochen hat, um den Kampf so ein bisschen aufzubauen. Läuft der auf RTL? Ja, ne? Der kommt auf RTL. Aber vielleicht gucke ich mir den mal an, da kann man gut bei lesen. Ja, ich schätze, der Boxkampf selber wird erst 11 nach 11 oder so werden. Also, ja, da kann man vorher schön noch lesen. Das schon stimmt. gesehen, heute Abend ist kein vernünftiges Fernsehprogramm. Das heißt, heute Abend werde ich vielleicht noch mal ein bisschen lesen und dann vor allen Dingen aber auch die Chance haben. Ich habe mir vorgenommen, heute noch mal 2 Folgen The Wire zu gucken. Es ist wirklich eine tolle Serie. Oh. Mir fällt gerade auf, ich schreibe hier ganze Zeit mit so einem Kulischreiber, so einem Werbekulischreiber von der SPD. Schlimm, schlimm. Ja, ist ja nichts Schlimmes. Wer ist denn der Vorsitzende der SPD? Tja, man weiß auch nicht so genau. Sigmar Gabriel. Der dicke Mann. Sigmar Gabriel. Der dicke Mann. Ja. Ja, wollen wir unsere heutige Sendung so früh beenden, Thomas? Es geht fast nicht. Ich glaube, so eine kurze Sendung haben wir schon seit Urzeiten nicht mehr gemacht. Ja, du erzählst ja nichts. Das ist ja das Schlimme. Was soll ich denn noch erzählen? Ich bin ja bei NXT, die Nein. gewonnen hat, aber du hast dich ja nicht vorbereitet. Ich kann dir mal erzählen, was ich denn diese Woche geguckt habe. Oder habe ich das schon? Ja, mach das mal. Mach das mal. Also ich habe diese Woche mal vom Wrestling her ein bisschen anders geguckt als sonst. Ich habe es jetzt ja endlich geschafft, wieder auf den aktuellen Stand bekommen mit meinen ganzen Kampfgeschichten. Ich habe mir dieses K1-Turnier in Seoul angeguckt, weil das war ja quasi das Halbfinale. Dann habe ich mir die Dream 16 MMA-Veranstaltung angeguckt. Und dann habe ich mir noch 4 Folgen How I Met Your Mother angeguckt von der 6. Staffel, die jetzt in den USA läuft. So, und dann war ich wieder auf dem aktuellen Stand und konnte quasi wieder aktuell gucken. Nee, dann habe ich noch eine Sache gemacht. Und zwar, nachdem du mir in der letzten Sendung erzählt hast, dass bei SmackDown schon der Kampf zwischen Rey Mysterio und Alberto Del Rio war, habe ich mir den noch angeguckt. Die SmackDown selber hatte ich mir nicht angeguckt, aber dann habe ich soweit im Schnelldurchlauf vorgespult bis zu dem Match. Und dann habe ich mir das Match angeguckt. Ich habe schon beim Vorspulen gemerkt... beim Vorspielen... Ja, ja. Man soll das aber nicht nachmachen, Thomas. Was? Ja, beim Vorspielen. Vorspulen? Ja. Beim Vorspulen habe ich gemerkt, die haben schon den ganzen Abend bei der SmackDown-Sendung die ganzen Segmente zwischen Del Rio und Rey gezeigt. Das heißt, sie haben den Main Event da auch ganz gut aufgebaut. Das fand ich schon mal gut. Und dann das Hauptmatch zwischen Rey und Alberto Del Rio fand ich richtig gut. Also für ein Fernsehmatch, das war natürlich von der Zeit her ein bisschen kurz, weil es ein Fernsehmatch war. Wenn man dem 5 Minuten mehr gegeben hätte, hätte man das durchaus auch, meine ich, auf eine Pay-Per-View-Card so als Opener oder so setzen können. Ja, war ganz angenehm zu verfolgen. Das fand ich ein gutes Match und ich fand es ja ein bisschen blöd, dass sie das nicht als Pay-Per-View, sondern im frei empfangbaren Fernsehen gemacht haben, so früh. Aber das fand ich ganz gut und ich fand auch nicht, dass dadurch, dass Alberto Del Rio das Match verloren hat, was aus meiner Sicht eigentlich ein Fehler ist, weil er erstmal ein paar Matches gegen Rey hätte gewinnen sollen, noch fand ich. Aber er sah dann am Ende nicht so schwach aus, wie ich befürchte. Nö, es ging wohl. Und, von daher, das hat mir ganz gut gefallen. Ja, und dann, als ich mir das Match angeguckt habe, dann war ich wieder sozusagen auf dem aktuellen Stand. Dann habe ich mir die Woche Raw angeguckt. Dann habe ich mir, wie gesagt, diese NXT angeguckt und auf Impact dann habe ich mir am Mittwoch natürlich Ultimate Fighter angeguckt, was ja eigentlich so meine Lieblingssendung ist. Großartige Sendung. Herrliche Sendung. GSP hat für sein Training Camp einen Freund aus Frankreich, aus Paris, Frankreich eingeladen, der so ein komischer, weiß ich nicht, so Muay Thai oder sowas, so Savant oder irgendwie so eine spezielle Kampfsportart Kämpfer ist und hat aber sein Team darauf vorbereitet, dass er ein Freidenker ist und dass man ihm mit Respekt begegnen soll, sonst könnte das auch passieren, dass er im Training mal tatsächlich ein bisschen härter zuschlägt. Und der kam da rein und das ist so, und der sieht auch so ein bisschen dicklich aus, der hatte dann so eine komische Hose und immer mit freiem Oberkörper und der hat auch einige seiner Leute da einfach dann ziemlich zusammengeschlagen. Der war ganz lustig und dann erzählten die alle, der wirkte so ein bisschen komisch. Und dann sagen wir, ja, der hat ein bisschen komischen Lebensstil. Der schläft so maximal 3 Stunden die Nacht, raucht viel, kommt meistens auch betrunken zum Training und hat die trotzdem alle da fertig gemacht. Also der war sehr lustig. Also es war eine sehr empfehlenswerte Folge von Ultimate Fighter, die habe ich... Und da hat jetzt übrigens das erste Match, nachdem er dreimal verloren hat, das Team von Josh als Brock Lesnar gegen Cain Velasquez, die Primetime, mir angeguckt. Das geht ja immer nur 20 Minuten. Das ist also wirklich eine ausgezeichnete. Das ist Dokumentation und Aufbau eines Kampfes. Also das sollte sich WWE mal angucken und davon lernen. Also allein wie die Bilder und die Kameraführung, dann der Erzähler ist ja Henry Rollins, mit der richtigen Hintergrundmusik alles gemacht. Das sind ja fast kinoreife Bilder, wie sie das filmen, wenn sie die Kämpfer da in ihren Camps besuchen. Also das ist sensationell gut. Also das war auf jeden Fall der Beste die Woche. Donnerstag Impact habe ich bewusst ausgelassen. Ich glaube, Impact werde ich jetzt mal erstmal bis zum nächsten Pay-Per-View gar nicht gucken und dann gucke ich mir aber wahrscheinlich, wie ich mich kenne, doch den Pay-Per-View an. Und SmackDown habe ich gestern nur, weil ich da auch schon die Spoiler kannte und wusste, dass das alles nur diese Qualifikationsmatches sind, habe ich da auch nur einmal im Schnellvorlauf quasi einmal durchgeguckt, ob noch irgendwas ist, was ich sehe, was ich beobachten muss und wo ich dann auf normale Geschwindigkeit schalte, aber da war nichts dabei. Und damit war dann meine Wrestling-Woche beendet und jetzt kann ich endlich für Wire gucken. Aber morgen werde ich mir natürlich in voller Länge die Aufzeichnung von dem UFC-Veranstaltung angucken. Die läuft ja nicht als Pay-Per-View, sondern die läuft ja in den USA als im freiempfangbaren Fernsehen. Ja, ich muss morgen noch auf den Geburtstag nachmittags, aber ich denke, vormittags habe ich da dann auch noch ein bisschen Zeit reinzugucken. Und ich habe ja auch Ferien, da kann man dann ja auch Montag, Vormittag noch ein bisschen gucken. Ja. Wobei ich auch noch NXT und SmackDown. England ist die Stimmung immer gut, das macht ja dann auch Spaß. Wenn da in der Halle richtig, richtig gute Stimmung ist, trägt immer bei so zum Ereignis. So ist es. Und ja, ob Thomas. Ob die Kämpfe jetzt bei der UFC gut oder schlecht sind, ich meine, die Cards, die deuten ein bisschen darauf hin, aber das kann ja auch sein, dass eine Card, die nicht so toll klingt, dann doch trotzdem ganz großartig wird, weil man halt die Kämpfe vorher nicht planen kann. Deshalb weiß man das ja vorher nicht. Ja, man muss sich überraschen lassen. Und das macht dann ein bisschen auch den Reiz von UFC natürlich aus. Ja. Das ist genauso wie heute dieser Boxkampf zwischen dem Klitschko und dem Briggs. Im Prinzip ist ganz klar, dass Klitschko das gewinnen wird, aber es gibt halt so eine minimale Chance, dass doch der Briggs dann irgendwie für einen Sekundenbruchteil einmal den genau richtigen Schlag setzt und weil es halt Schwergewicht ist, den Klitschko mit einem Schlag umhaut. Und das macht so ein bisschen diese Spannung in dem Kampf aus. Finde ich. Mhm. Ja. So, jetzt erzähl du mal aus deiner Woche. Was hast du denn geguckt? Eigentlich nicht allzu viel. Ich habe Raw geguckt, ich denke schon am Dienstag, glaube ich sogar. Aha. Ich habe NXT hier fertig zu gucken, vielleicht gucke ich das gleich noch. Und ich habe ein bisschen TV Total geguckt, das mache ich jede Woche. Ich habe die drei Fahrzeitfolgen nochmal gehört, aufgrund der Aufnahme gestern. Ich habe gelesen viel, also so Zeitungen, Zeitschriften, jetzt die Büchlein. Ja, ich habe... Ja. Also Wrestling hast du an sich nur dann überhaupt bisher gesehen. Genau. Das ist manchmal auch ganz gut, muss man sagen, weil wenn dann wieder was Größeres kommt, dann ist es auch, und man länger nicht geguckt hat, dann macht das so ein bisschen auch den Reiz aus. Da habe ich mir auch gedacht, deshalb habe ich auch zum Beispiel dieses SmackDown nur im Schnellvorlauf einmal kurz geguckt. Ich stelle fest, das wird im Moment wird mir das zu viel und dadurch bin ich dann auch bei den Pay-Per-Views manchmal ein bisschen gelangweilt. Ja, ist richtig. Es ist momentan nicht so extrem spannend. Ja, obwohl, also ich meine, Nexus und so, das ganzen Sachen sind schon sehr gut, aber insgesamt... Ja, die Nexus-Storyline jetzt mit John Cena und Wade Barrett gefällt mir eigentlich ganz gut. Mhm. Und die Idee für den Bragging-Pay-Per-View da, damit man zumindest mal jemand anderen im Main-Event hat, da Wade Barrett reinzunehmen, finde ich auch nicht schlecht. Und weil die dann Angst hat, weil WWE halt Angst hat, dass keiner kauft, dann John Cena da noch irgendwie dazuzustellen, finde ich jetzt auch nicht furchtbar. Ich habe aber keine große Lust, mir schon wieder so ein WWE-Pay-Per-View anzugucken, ganz ehrlich. Ich freue mich eigentlich immer auf jeden Pay-Per-View, aber ich habe jetzt schon, wie heißt denn der vor Hell in a Cell, wie hieß denn der? Vor Hell in a Cell war, was war denn das? Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr. War das auch irgendwie so ein Spezial-Pay-Per-View? Das war nicht Tables, Leather, Chair, was? Nee, das kommt erst noch. Ich gucke mal nach, ich habe hier meine Notizen. Wieder vergessen. Ach hier, Night of Champions. Ach Gott, ja. Da weiß ich kein einziges Match mehr. Da gab's die Sixpack Challenge. Nee, aber ich hab Night of Champions, dann 2 Wochen bis Hell in a Cell und jetzt 3 Wochen bis zu Bragging Rights, das ist viel zu viel. Und danach kommen auch noch Breaking Point und TLC. Ja. Das Interessante ist, dass ich mich aber auf die, sowohl auf die UFC-Veranstaltung heute Abend, als auch dann vor allen Dingen auf den Brock Lesnar-Kampf, aber der wird natürlich auch aufgebaut als der wichtigste Heavyweight-Kampf aller Zeiten, auf die freue ich mich richtig. Das habe ich stärker bei UFC als bei WWE zurzeit. Mhm. Das ist, und das ist nicht gut für WWE, weil das weiß ich ja natürlich von den Wrestling Observer Podcasts, dass das bei ziemlich vielen Wrestling-Fans ist. Da rufen ja auch häufig Leute an und hinterlassen im Forum Fragen. Und es gibt viele Leute, auch so in meinem Alter, die früher halt nur Wrestling geguckt haben, die jetzt Wrestling zwar noch weiter verfolgen, aber als Pay-Per-Views sich meistens gar nicht die Wrestling-Veranstaltung kaufen, sondern nur die UFC-Veranstaltung. Weil es jetzt sonst auch alles ein bisschen teuer für die Amerikaner. Ja. Die sich jetzt, ich meine, UFC macht auch im Prinzip einmal im Monat ein Pay-Per-View. Das heißt, die machen das nicht ganz so wild wie WWE. Aber wenn die jetzt amerikanischer Fan bist und musst da irgendwie 40... Was kostet denn eigentlich so ein UFC-Pay-Per-View? Dann bezahlst du, je nachdem, ob WWE ein oder zwei Pay-Per-Views im Monat macht, bezahlst du dann mit UFC 80 oder 120 Dollar jeden Monat. Also das wäre mir auch zu teuer. Was kostet so ein UFC Pay-Per-View auch so um die 40 Dollar? Ja. Mhm. Sind so dieselben Preise. Ja, es ist auch erstaunlich, dass die so viele Buys da haben, ne? Dass da über 1 Million Leute sich die Sachen kaufen. Ja, vor allem bei den Preisen 40 Dollar. Ja. Wir gucken mal, wir haben ja hier Internetanschluss neuerdings sogar. Können ja mal bei Google den aktuellen Umrechnungskurs von Dollar in Euro gucken. 40. Ich tippe, das sind 35 Euro. Machen wir denn das Eurozeichen? Nee, das muss ja mehr sein, ne? Ja, wie waren das? Jetzt bin ich ganz verwirrt. Ich finde das Eurozeichen nicht. Ach, da ist es ja. Jetzt bin ich ganz verwirrt. Also es sind 28,6 Euro. Ja. Ist aber trotzdem eine ganze Menge. Also wenn du quasi 3 Pay-Per-Views knapp 90 Euro würdest, dann bist du bei ungefähr 90 Euro im Monat. Das ist extrem viel. Das finde ich auch. Und deshalb geht es denen dann nicht so gut. Und bei Sky, was haben wir da im Moment? 15 Euro, glaube ich, ne? Genau. Selbst 28 Euro sind eine ganze Menge für ein so ein Pay-Per-View. Wenn ich mir da angucke, so ein SummerSlam Pay-Per-View oder Night of Champions, 28 Euro würde ich da bestimmt nicht für ausgeben. Ja, und ich glaube, die Preise sind auch noch unterschiedlich, ne? Also ich glaube, WrestleMania kostet dann 50, kosten die anderen nicht, wenn du die, ich glaube, es gibt auch noch eine Unterscheidung zwischen, ob du die normal dir kaufst oder dann noch in HD. Ich glaube, HD kostet dann nochmal irgendwie 10 Dollar mehr, ne? Dann bist du schon irgendwie bei 49,90, also im Prinzip bei 50 Dollar, also das kann schon teuer werden. Mhm. Ja, vor allem WrestleMania auch dann. Ja, WrestleMania kostet ja dann nochmal mehr, weil es eine Stunde länger geht. Das ist teuer. Obwohl, wie gesagt, dieses Jahr ist, glaube ich, WrestleMania auch nicht so gut gekauft worden und ja, es geht. Die Verkäufe gehen auch zurück. Also im Vergleich zu anderen WrestleManias. Im Vergleich zu anderen Pay-Per-Views ist es natürlich trotzdem gut verkauft worden. Ja, so schlecht war der WrestleMania-Verkauf dieses Jahr nicht. War eigentlich ganz gut. Ganz in Ordnung. Also ich hatte mal was gehört von Dave Meltzer, dass WWE eher unzufrieden war. Ja, ich meine, WWE hat doch immer sehr, sehr große Erwartungen an die Buys. Naja, eigentlich nicht. Der beobachtet einfach nur, wie sich die Zahlen so über die Jahre verändern. Ja, dass man jetzt nicht mehr so gute Buys hat wie 2000, das ist nicht verwunderlich. Ja, aber woran liegt das? Weil UFC hat ja, die haben ja noch bessere Buys, als sie jemals hatten. Warum verbessern? Ja, die haben interessantere Sachen. Du guck dir Brock Lesnar an. Man hatte 2000, hatte man Steve Austin und sowas. Das ist, und The Rock, das ist einfach interessanter als ein John Cena, der jetzt seit 5 Jahren eben wieder im Main Event steht und nichts passiert. Aber das ist natürlich... Und diese Kinderausrichtung. Ich meine, auch viele Erwachsene werden das kaufen. Weil die Zeit gelassen haben, jetzt Stars aufzubauen und jetzt versuchen sie halt mit Sheamus und Wade Barrett da Leute nachzuziehen, und das geht aber halt nicht so schnell. Nee, zum anderen denke ich auch, dass dieses PG-mäßige nicht bei allen so gut ankommt. Ich denke, da hat man einige erwachsene Zuschauer auch durchaus verloren. Und bei den jungen Leuten weiß ich auch nicht, ob die unbedingt alle so teure Pay-per-Views kaufen und wenn ja, wahrscheinlich eher in größeren Gruppen gucken oder sowas. Das ist durchaus üblich, dass die Leute dann einer kauft. Also in den USA, das hab ich auch schon von mehreren gehört, da trifft man sich dann bei einem zu Hause und dann wird der Pay-per-View gekauft und wenn sie dann fünf Leute sind, bezahlt halt jeder $10. Also dann schmeißen sie halt das Geld zusammen und gucken zusammen. Aber das machen sie bei UFC natürlich auch. Also deshalb sind die Zahlen ja trotzdem vergleichbar. Aber das war ganz interessant, da hatte der Brian Alvarez in seinem Newsletter mal einen Artikel, da hat er tatsächlich dann mal eine Umfrage gestartet, weil er hatte von seinem Freund Craig, den der schon seit Jahren kennt, hat er eine Nachricht bekommen, weil häufig gucken die auch, entweder bei dem Brian Alvarez zu Hause oder bei dem Craig. Und dann hatte Brian Alvarez dem wohl zu irgendeinem Pay-per-view eine Mail geschickt und ihn gefragt, ob sie bei ihm gucken und dann hat der Crack ihm zurückgeantwortet, ich weiß nicht, ob das Hell in a Cell war, ich glaube, es war Hell in a Cell. Hat der Crack ihm zurückgeschrieben, er würde den Pay-Per-View nicht kaufen. Und das hat bei dem Ryan Alvarez dann ausgelöst, dass er da mal eine Recherche macht, weil dieser Crack, der wohl seit Jahren im Prinzip jeden Pay-Per-View immer gekauft hat, dachte der Brian Alvarez dann selbst, der sich den nicht mehr kauft, dann muss irgendwas schief laufen. Ja, war ganz interessant. Ja, kann ich auch durchaus nachvollziehen. Ja, ich glaube, da machen wir jetzt so langsam auch Schluss, ne? Dann kann ich noch mal schnell zum Supermarkt. Ich muss nämlich noch Wasser kaufen. Uns wurden hier jetzt gerade, Mama war einkaufen und dann wurden uns hier gerade 5 Liter Kirschsaft, du kennst doch bestimmt diese Kanister, die so billig verkauft werden. Steht da jetzt unten so ein 5 Liter Kanister mit Kirschsaft. Das ist sehr interessant. Also ich trinke dann doch lieber Wasser als Kirschsaft und vor allen Dingen keine 5 Liter. Ja, 5 Liter Wasser haben wir da unten auch noch stehen. 5 Liter Wasser ist zu wenig, das hast du in 2 Tagen mit einer Person weg. Ja, Mama trinkt ja sowieso viel zu viel, du. Was trinkst du? Kirschsaft oder Wasser? Wasser. Den Kirschsaft, den muss ich dann wahrscheinlich trinken. Ich Nee, trinke, so viel Wasser. Kirschsaft trinke ich bestimmt auch nicht. Wasser kann man gar nicht zu viel trinken. Wasser trinken ist gut. So, wollen wir aufhören? Es ist schon wieder so dunkel hier. Es ist der Wahnsinn. Hör mal auf, dann schaffe ich es noch zum Supermarkt. Rennen. Bei uns haben die Läden schon zu. Habe ich eindeutig zu spät jetzt. Aber, okay, das war Dropkick Drama 111. Das ist eine Primzahl oder eine Schnapsidee, Schnapszahl, wie auch immer. Und hat eine Quersumme von 3. Ja, wir werden jetzt hier so voll mathematisch und so. Das war rundes Gerede. Bound for Glory Review und Dreiviertel Zeus, was keinen interessiert. Ja, ich hoffe ich mal nicht, aber durchaus möglich. Ich verabschiede mich. Ja, ich verabschiede mich auch. Palim, palim.